Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wo auf diesem Planeten und wann Sie uns hören. Zum Beispiel, wenn Sie uns heute hören, Samstag, dann wissen Sie, wir sind direkt auf Sendung hier von der Plaza Real in Barcelona. Sollten Sie uns aber Donnerstagnacht hören, dann wissen Sie, es ist eine Wiederholungssendung, ebenfalls Freitagnachmittag. Ebenfalls eine Wiederholungssendung. Samstag, 24. Mai 2014. Willkommen, hier ist wieder Niemandsland. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Eine Seltenheit. Wir versuchen, ein anderes Radio zu machen. Wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne. Wir zeigen Hintergründe. Wir mischen die Sprachen. Auch heute wieder 2 Stunden live mit Kultur, Politik, Geschichte und natürlich viel Musik. Und zwischendurch machen wir auch immer mal gerne einen Gag, um das Publikum zum Lachen zu bringen, falls uns das gelingt. Jo. Und falls uns das nicht gelingt, dann produzieren wir das Lachen eben selber. Möchte ich das heutige Programm, wie so oft, mit Musik. Ich möchte Ihnen einen Sänger vorstellen, der auf den doch recht normalen Namen Felix Mayer lautet. Felix Mayer, 1975 in Berlin geboren, ein deutscher Sänger und Texter. Er ist in Bayern und Berlin aufgewachsen und lebt heute in Hamburg. Mayer tritt mit seiner Band auf kleinen und großen Bühnen und auch immer wieder in Fußgängerzonen in Deutschland und Europa auf. Ja, vielleicht sind Sie ihm schon einmal begegnet. Bevor ich weitere Informationen zu seinem Leben bringe und zu seinem Werk, hören wir uns diesen Mann erst einmal an. Felix Mayer. Übrigens von seinem Album Von Engeln und Schweinen. Felix Mayer. Schluss war's nicht laut, es war einfach vorbei. Wir waren von Anfang bis Ende, jeder für sich allein. Es ist immer das Gleiche, einer geht, der andere bleibt. Doch man braucht niemand anderen, um ein einsam zu sein. Am Ende war es auch kein Fehler, kein Moment, in dem es brach. Es war nur laut hörbare Stille, zu der keiner mehr was sagt. Ein Gefühl wie geschaffen für die Welt, aus der es kam. Eine Mentalität aus Leer und Lauwarm. Wir hatten uns fast daran gewöhnt. Auch für dich geht die Reise weiter und ich wünsch dir viel Spaß dabei. Die Zeit war kurz, viel zu schön. Das schließt nichts aus und es schließt nichts ein. Für den Moment bleibt es leer, eintönig, einerlei. Ich hab den Schlüssel liegen lassen, kein Geschrei und kein Krach. Hab die Tür zugezogen und eine andere aufgemacht. Ich hab keine Sekunde gezweifelt, kein Freund dazu befragt. Bin einfach nüchtern eingeschlafen und betrunken aufgewacht. Wir hatten uns fast daran gewöhnt. Auch für dich geht die Reise weiter und ich wünsch dir viel Spaß dabei. Die Zeit war kurz, viel zu schön. Und das schließt nichts aus und das schließt nichts ein. Für den Moment bleibt es leer, eintönig, einerlei. Sechs Musiker umfassen das Projekt Felix Meyer. Früher hieß das Projekt Felix Meyer übrigens Projekt Il. Das sind am Gesang und am Megafon Felix Meyer, Gitarre, Banjo und auch ebenfalls Gesang Olaf Niebuhr, Gitarre, Perkussion und Gesang Erik Manu, Akkordeon, Piano Johannes Bigge, Kontrabass, Gesang Claudius Tölke und am Schlagzeug Johannes Sens. Felix Meyer, wie gesagt, war mit der Band Projekt Il, zu der Gitarrist und Perkussionist Erik Manu sowie Gitarrist Olaf Niebuhr gehörten, bereits seit über 15 Jahren durch Fußgängerzonen und Plätze Europas unterwegs, gab Straßenkonzerte und spielte dabei ein Repertoire aus Stücken verschiedener Länder, ehe bei einem Auftritt in Lüneburg der Produzent Peter Hoffmann, der produziert unter anderem Tokyo Hotel und Ben Becker, auf ihn aufmerksam wurde und ihn betreute. Im Folgenden wurde der Bandname Projekt Il abgelegt und die Person Felix Meyer in den Vordergrund gerückt. Unter Führung von Hoffmann und dem befreundeten Produzenten Franz Plaser, der produziert unter anderem die Gruppe Selig, Keimzeit und Udo Lindenberg, Achtung, das sind höhere Dimensionen, wurde 2010 das Album von Engel und Schweinen veröffentlicht, von dem wir übrigens gerade ein Lied gehört haben. Das erste Lied auf diesem Album, ebenfalls mit dem Titel von Engeln und Schweinen, bei welchem der Schwerpunkt auf eigenen Liedern mit deutschen Texten liegt. Neben den eigenen Liedern sind auf diesem ersten Album auch Übersetzungen von Francis Cabrel, La Corrida und Noir Désir, Le Vent zu hören. Am 4. September 2010 fand in Lüneburg einmalig ein von Felix Meyer organisiertes Straßenmusikfestival statt. Zu dem Festival lud Meyer Straßenmusiker ein, die er während seiner eigenen Reisen durch Deutschland kennengelernt hatte. Im November 2010 erhielt Felix Meyer den Förderpreis der Liederbestenliste auf dem Theaterkahn in Dresden. 2012 erschien sein zweites Album, Erste Liebe, letzter Tanz, bei dem zu Sony Music Entertainment gehörenden Label 105 Music. Und die Band ging mit diesem Programm zum ersten Mal auf eine eigene, ausgedehnte Deutschlandtour durch Clubs, Kinos und Theater. Die CD wurde bei MDR Figaro CD der Woche und Meyer erhielt für seine Arbeit den Transvokale-Preis im polnischen Słubice. 2013 nahm die Band an zahlreichen Festivals teil, darunter am Duisburger Traumzeit, am TFF Rudolstadt und am Nürnberger Badentreffen. Jawohl, sowas gibt's. Der Auftritt in Rudolstadt wurde vom Deutschlandradio Kultur und der Deutschen Welle mitgeschnitten und ausgestrahlt. Im August desselben Jahres, 2013, spielte die Combo erneut im Vorprogramm der Deutschlandtournee von ZAZ. Und der deutsch-französische Fernsehsender Arte drehte eine halbstündige Dokumentation über den Werdegang des Chansonniers und strahlt ihn vor kurzem aus. Im Herbst des Jahres gingen Felix Meyer und Erik Manu auf eine sogenannte Landstraßenmusiktour durch Dörfer und Kleinstädte. Bei drei Konzerten der Band Keimzeit im Dezember traten die beiden als Gäste im Programm auf und spielten gemeinsam mit der Band Lieder von Felix Meyer und von Keimzeit. Für das Album Zusammen von Keimzeit und dem Filmorchester Babelsberg interpretierte Meyer den Keimzeit-Klassiker so. Nach einem Bruch mit der Plattenfirma erschien am 4. April 2014 das dritte Studioalbum Menschen des 21. Jahrhunderts in Anlehnung an August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts, bei dem Leipziger Folklabel Löwenzahn. Auch dieses Album wurde wieder von Franz Plaser in Hamburg produziert. Neben 11 eigenen Titeln ist auch eine Übersetzung des Jacques Brel-Chansons Il neige sur Liège zu hören. Das nächste Lied von dem Album von Engeln und Schweinen heißt Zeitgeist. Das nächste Lied, das ich Ihnen vorspielen möchte, meine Damen und Herren. Zeitgeist, Felix Meyer. Auf dem Rummelplatz der stählernen Herzlichkeit werden Menschenträume montiert. Und ein Clown macht aus Spaß einen Poltergeist nass, der ihm daraufhin einen Hasen gebiert. Ballermann-eskes gibt's jetzt auch in ihrer Stadt, da haben sich viele schon mal hin verirrt. Haben nur kurz geschaut, an der Lippe gekaut, waren am Ende doch reichlich verwirrt. Und in der Glotze wird es jeden Tag vorgemacht, sie scheint uns immer eine Dummheit voraus. Und dich hat man wieder mal ausgelacht, weil du für Antworten Erfahrungen brauchst. Ein alter Mann ist seit Wochen in ein Buch vertieft, wie werde ich in 48 Stunden Millionär? Und der Postbote reißt zuhauf schnöde Lottowerbung auf, als wenn's ein ganzes Bündel Liebesbriefe wär. Eine schlafwandelnde Serviererin trägt zwei Kännchen Kaffee durch den Großstadtverkehr. Hat ihre Dosis geschluckt, in die Hände gespuckt, so fällt die Arbeit nur halb so schwer. Und in der Glotze wird es jeden Tag vorgemacht, sie scheint uns immer eine Dummheit voraus. Und dich hat man wieder mal ausgelacht, weil du für Antworten Erfahrungen brauchst. Und irgendwann wurde es glasklar, warum wir immer wieder verlieren. Die Antwort ist, wir arbeiten, während ihr nur kassiert. Ja, das ist er, Felix Meyer. Zur Diskografie gibt es jetzt nicht so super viel zu sagen. Da haben wir zuerst einmal From Hand to Holiday als Projekt Il, dann Quadrilinge als Projekt Il, dann 2010 das erste Album von Engeln und Schweinen, Erste Liebe, letzter Tanz 2012, Postkarten 2013 und Menschen im 21. Jahrhundert, vor kurzem erst erschienen. Felix Mayer. Wer mehr über Felix Mayer wissen möchte, kann natürlich auf seine Homepage gehen und da einiges erfahren über Tourneedaten, seine Reisen und seine Erlebnisse auf diesen Reisen als Straßenmusiker. Niemandsland. Alles wieder sein, es könnte niemals was passieren, es sollte nichts uns je entzweien. Auch wenn du immer wieder glaubst, es müsste noch viel mehr geschehen, es sollte alles möglich sein. Wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier. Der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Nicht die Lösung ist unser Problem. Nicht die Lösung ist unser Problem. Ich hab vergessen, was es heißt, wenn wir den Albtraum und die Zeit, den Himmel und die Welt teilen. Ich mag dich nicht nur, wenn du weinst, kann durch die Tränen Leben sehen, lieb dich als Engel und als Schwein. Wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier. Der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Nicht die Lösung ist unser Problem. Nicht die Lösung ist unser Problem. Oh, Guten Morgen, Werner, hallo. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Du hast mich gar nicht gefragt, warum ich heute so relativ früh hier bin. Ist das früh für dich? Ach so. Ja, ich war so mit Felix Meyer beschäftigt, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, diese Tatsache zu würdigen. Ja, Kompliment. Engel und Schweine, ne? Von Engeln und Schweinen. Wir sprechen heute. Das wäre eins unserer Themen heute, ne? Die Schweine stellen sich zur Wahl. Morgen ist Wahl, sowohl in der Ukraine wie auch in Europa. Die Schweine kandidieren, aber sie verkleiden sich als Engel, ne? Sie versprechen uns das Blaue vom Himmel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir können, glaube ich, noch nicht in der Ukraine wählen, ne? In dem Sinne gehört sie noch nicht zu Europa. Nee, die ist noch nicht einverleibt in diesen neoliberalen europäischen Prozess. Aber das kann ja noch kommen. Geben wir ein paar Informationen ganz allgemein zuerst mal zu Europa. Da gibt es einiges zu sagen. Ist ja unser Kontinent. Wir leben ja hier. Vielleicht beginnen wir mit der Etymologie. Der Name Europa lässt sich in Europa selbst am weitesten in Form der griechischen Europäis zurückverfolgen. Die wurde Europe meist als Kompositum aus altgriechisch Eoris, weit, und Ops, Ob, Sicht, Gesicht aufgefasst. Daher Europe, die Frau mit der weiten Sicht. Also das klingt schon mal sehr schön. Damit die Sendung über Europa zu beginnen, glaube ich, das ist uns gelungen, da was ganz Schönes erstmal zu sagen. Die Frau mit der weiten Sicht, Europa. Nach der griechischen Mythologie war dies der Name einer phönizischen Königstochter, altgriechisch Europen, die Zeus in Stiergestalt schwimmend nach Kreta entführte und dort verführte. Da sagen wir erstmal pfui, ne? Ich meine, eine Frau zu entführen und dann zu verführen, ist natürlich ein Euphemismus. Die Frau mit der weiten Sicht, Europa. Dieser Name stammt nach Auffassung einiger Etymologen aus einer semitischen Sprache und wurde dann gräzisiert. Zum Beispiel aus Phönizisch, Erop, dunkel, Abend, Vergleich auch Abendland. Im 5. Jahrhundert vor Christus bezog der griechische Schriftsteller und Geograf Herodot den Begriff Europa, der sich als geografischer Terminus seinerzeit nur auf den Peloponnes bezogen hatte, auf die Landmassen nördlich des Mittelmeeres sowie des Schwarzen Meeres und unterschied sie so von den Landmassen Asiens, Asia und Afrika, das hieß damals Libya. Und damit lassen wir es gut sein, soweit der Name Europa. Europa ist in diesen Tagen und Wochen Schauplatz eines einzigartigen Experiments. Das sagt der Spiegel diese Woche. Noch nie hatten zwei Kandidaten miteinander direkt um das höchste Regierungsamt in Brüssel konkurriert. In dieser Woche findet die erste Europawahl statt. In dieser Woche heißt morgen, bei der die 410 Millionen Wahlberechtigten nicht mehr bloß eine Partei wählen sollen. Diesmal soll es um Gesichter gehen, um zwei Kandidaten. Die zwei Kandidaten sind Herr Martin Schulz und Jean-Claude Juncker oder Juncker. Die werben erstmals als Spitzenkandidaten um die Wähler der EU. Wie gesagt, ein historisches Experiment. Kann das gelingen? Werner, was sagst du dazu? Zwei Spitzenkandidaten. Ja, man muss sich natürlich fragen, was da erreicht werden soll. Ne? Auf der einen Seite einer, der heißt Schulz. Und auf der anderen Seite ein Junkie, Junker. Die Amis würden sagen, the Junker. Junkie, insofern der Addicto al Poder, ne, von, an die Macht verkauft und von der Macht abhängig. Naja gut, das sind zwei von den Kandidaten und es gibt natürlich noch mehrere von anderen Koalitionen und Gruppierungen. Also so ganz global kann man sagen, der Juncker ist der Kandidat der europäischen Rechten, der europäischen Bourgeoisie, um das mal so zu sagen. Und dieser Schulz, der Kandidat der auch Rechten, aber die nennen sich dann Sozialdemokraten oder Sozialisten oder so. Also das sind die beiden großen Kandidaten. Und dann die anderen haben natürlich auch ihre Kandidaten. Und da, weil du vorher jetzt Griechenland angesagt hast und griechische Mythologie und so weiter, woher kommt der Name Europa? Alles sehr schön. Und jetzt hat man also versucht, dieses Europa wirklich zu konstruieren mit demokratischen Inhalten und so weiter. Und kaum hat man angefangen, das zu schaffen, steht offenbar die Sache schon wieder kurz vorm Scheitern. Ne? Es sei denn, der Grieche wieder, ne? Da gibt's einen Griechen, der ist auch Kandidat bei dieser Wahl, Herr Tsipras aus Griechenland von der Partei Syriza. Und nehmen wir mal an, der würde dann von 80% der 380 Millionen, die wählen dürfen, der würde von 80% gewählt werden. Ich meine, das wäre doch eine Sache. Dann könnte man vielleicht sich noch vorstellen, dass Europa gerettet wird, ne? Aber so sieht's eigentlich nicht aus. Ne? Im Prinzip wird dieses Europäische Parlament da gewählt, ja. Und der Normalbürger denkt sich dann natürlich, dann je nachdem, wie die Wahl ausgeht, setzen sich dann die Parteien und die Fraktionen zusammen und wählen den Präsidenten. Aber so ist das hier nicht. Ne? Dieses Europäische Parlament hat gar keine Funktion oder eine formale Funktion, nur noch hier bei der Präsidentenwahl. Der Kandidat wird vorgeschlagen von ganz anderen Leuten, von der Gruppe der Regierungschefs, die sich dann treffen werden und dann untereinander einen Kandidaten aushandeln. Und der wird dann dem Parlament vorgeschlagen und das Parlament darf dann noch Ja sagen. Also der Nachfolger von Barroso, wer wird es dann sein? Die beiden Herren, um die es geht, Martin Schulz und Jean-Claude Juncker oder Juncker, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen soll, auf Junkie, Luxemburgisch. Sag ruhig, Junk. Der eine ist 58, der andere ist 59 und die stellen sich in 28 Ländern zur Wahl. Sie werben für Unterstützung und Kooperation zwischen Estland und Portugal, zwischen Irland und Griechenland. Wie du gerade gesagt hast, sie arbeiten natürlich auch für ihre hohen Auftraggeber. Diese Herren sind natürlich nicht, wie gerade dargestellt, vom Volke bestimmt oder gewählt, sondern diese Herren haben Aufträge von der Großindustrie, den Banken und den Konzernen, um eine bestimmte Politik in allen Ländern durchzusetzen, die für die oberen Klassen der Gesellschaft opportun und gemäß ist, um ihnen ihre Reichtümer zu sichern und zu vermehren. Gut, der Spiegel fragt jetzt ganz bang, aber kann dieses Experiment gelingen? Können die das machen? Und was sagen eigentlich die Leute? Was ist mit der Europawahl? Da gibt es eine interessante Umfrage vom Spiegel, vom TNS-Forschungsinstitut, durchgeführt vor ein paar Tagen, am 14. Mai. Da wurde die Frage gestellt, zum ersten Mal treten bei der Wahl europaweit Spitzenkandidaten der Parteien an, die das Amt des Kommissionspräsidenten anstreben. Hat das ihr Interesse an der Wahl gesteigert? Schlappe 21% meinen ja, die gewaltige Mehrheit von 77% meint nein. Interessiert die gar nicht, hat die Interesse nicht gesteigert. Eine andere Frage lautete, Sozialdemokraten und Konservative in der EU haben sich darauf verständigt, dass die Parlamentsfraktion mit den meisten Sitzen den Kommissionspräsidenten stellen soll. Finden Sie das gut oder sollten, wie bisher, die Staats- und Regierungschefs darüber bestimmen? Ja, finden wir gut. 78%, Staats- und Regierungschefs sollten bestimmen, nur 13%. Eine andere Frage, die gestellt wird von den Medien, von Experten, kann ein Wahlkampf in so vielen verschiedenen Ländern funktionieren? Die Wahl fällt in eine Zeit, in der sich Bürger und Brüssel so fremd sind wie nie, sagt der Spiegel. In den letzten 5 Jahren ist die Wirtschaft vieler Länder Südeuropas eingebrochen, die Schulden sind explodiert, in manchen Regionen ist jeder zweite junge Mensch arbeitslos. Die Eurokrise hat sich in eine Identitätskrise des Kontinents verwandelt. Dabei kämpften die Parteien bereits vor 5 Jahren gegen das Desinteresse an der EU. Um die europamüden Menschen aufzuwecken, haben die Parteienfamilien die Spitzenkandidaten erfunden. Aber sind die Unterschiede zwischen der konservativen Europäischen Volkspartei EVP und den europäischen Sozialisten PES überhaupt groß genug, um echten Wettbewerb zu entfachen? Ja, das ist die Frage. Die machen die gleiche Politik, die sehen auch gleich aus. Das sind die gleichen Gesichter, die benutzen auch die gleichen Worthülsen. Was soll man mit diesen Leuten anfangen? Jetzt wird natürlich auch sehr mit geheuchelter Ahnungslosigkeit gefragt, ja, die Bürger sind entfremdet. Natürlich sind die Bürger entfremdet. Den Bürgern wird ja alles weggenommen. Den Bürgern werden ja die Sozialleistungen gekürzt. Den Bürgern wird Schule und Sozialsystem wird zerschlagen. Krankenhäuser werden privatisiert. Das Wasser soll privatisiert werden. Es herrscht eine Gier, ein Raubtierkapitalismus, der von oben geschürt und betrieben wird. So etwas hat es nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben. Und nach dem Ersten wahrscheinlich auch nicht. Was soll dieses Gerede von Entfremdung? Ja, also, und das zeigt sich dann, das schlägt sich dann eben nieder an der Begeisterung, in Anführungszeichen, der Bevölkerung bei diesen Sachen hier. Und die große Frage ist jetzt halt, die eigentliche Frage ist, wie weit steht die Bevölkerung noch hinter Europa? Ja, wie weit geht es mit der immer mehr anwachsenden antieuropäischen Stimmung? Ne? Wie stark werden die Rechten, also die rechten bis offen faschistischen Parteien, müssen zum Beispiel Kompetenzen, die jetzt noch bei Europa liegen oder bei der Europäischen Kommission, müssen die wieder zurückgegeben werden, teilweise an die Länder. Und also das sind die Sachen. Mit einem Wort, ist Europa noch machbar, Herr Nachbar? Also erst gestern oder vorgestern, dieser unsägliche Sarkozy da, dieser Ex-Präsident in Frankreich, stellt sich doch hin und schlägt offen vor, die Freizügigkeit der Personen wieder abzuschaffen. Ja? Also so hat er es nicht formuliert, sondern er sagt, Schengen zeitweise außer Kraft setzen. Ne? Also ganz klare populistische Anti-Immigrationspolitik. So wie das alle die rechtsradikalen Parteien auch fordern. In Deutschland ist die große Koalition dabei, jetzt EU-Bürger, nicht Immigranten aus Pakistan, sondern EU-Bürger auszuweisen, wenn sie mehr als 6 Monate lang keine Arbeit haben. Also die 300.000 Spanier, die da jetzt sind im Moment, dann um Arbeit zu kriegen, müssen sie dann vielleicht noch Stundenlöhne von 3,5 oder 4 Euro akzeptieren, damit sie irgendeine Arbeit finden. Unsere demokratischen Parteien machen ganz offen diese Vorschläge. Und dann sieht es natürlich schlecht aus, wenn man erwartet von den Bürgern, diese Schwachköpfe da noch zu wählen. Und die Wahlbeteiligung, sagt man, wird sein über 55, um 55, über 50%. Das heißt, die Abstention wird zwischen 45% und 50% liegen. Also die Hälfte der Bevölkerung geht erst gar nicht hin, da zu wählen. Also dann, damit steht fest, die Nichtwähler, das werden einmal die Gewinner sein der Wahl. Und was auch schon klar ist, die großen Parteien, also hier in Spanien PP und PSOE, in Deutschland wären das die CDU und die SPD, also mindestens hier werden die ganz eindeutig verlieren, beide sehr viel weniger Stimmen kriegen. Was anwachsen wird, ist die Izquierda Unida, vielleicht vergleichbar mit der deutschen Linken, und dann noch eine Abspaltung, UPID heißen die, und noch ein paar andere. Die werden also Zuwachs bekommen, und man darf gespannt sein, was da morgen rauskommt. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM. 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nicht nur im Äther, sondern auch konkret und wahr. Bei der Europawahl fällt in Deutschland erstmals die Sperrklausel weg. Das heißt, auch Kleinstparteien winkt plötzlich ein Sitz im Parlament der EU. Es freuen sich natürlich Tierschützer, Bibeltreue, es gibt eine Bibelpartei, Spaßparteien, die machen jede Menge Klamauk und Blödsinn, aber natürlich auch die brutalen, berühmten Rechtsradikalen. Darf man nicht vergessen. Es gibt also zwei Spitzenkandidaten und es gibt eine Art scheinechten Wettbewerb. Es ist, als würde man zwei Brüder aus dem gleichen Clan aufstellen. Es ist wie Klitschko und Timoschenko. Wenn man die beide zur Wahl stellt, dann ist die Frage nur, wer klaut mehr von beiden? Und so ähnlich ist es auch mit Juncker und Schulz. Selbst wenn es gelingt, steht dem Gewinner der schwierigste Kampf erst bevor, so der Spiegel. Denn es geht bei diesem Wahlkampf auch um die Frage, ob es überhaupt möglich ist, Europa demokratischer zu machen. Viele Staats- und Regierungschefs wehren sich dagegen, dass ihnen das Europäische Parlament einen Kommissionspräsidenten aufzwingen will. Denn im Lissabon-Vertrag ist geregelt, dass die Staats- und Regierungschefs jemanden für den Posten vorschlagen. Erst danach stimmt das Parlament darüber ab. Auf einmal haben die Kontrahenten in Europa, Schulz und Juncker, eine gemeinsame Gegnerin, Bundespräsident Angela Merkel. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, wir müssen uns immer wieder fragen, was für ein Europa wollen wir eigentlich? Wir wollen nicht das Europa der Bankenrettungen, der Konzerne, das Europa der Einschränkung der Menschenrechte, das Europa, das die Menschen an ihren Grenzen mit Giftgas besprüht, mit Gummigeschossen beschießt und niederprügelt bzw. niederprügeln lässt. Dieses Europa, das uns jeden Tag so drastisch vor Augen geführt wird, das wollen wir nicht. Dieses Europa haben die Leute satt. Wenn es eine echte Alternative gäbe, die nicht irgendwelche Neonazis sind oder bibeltreue Spinner oder sowas, dann würden die Leute wahrscheinlich auch mobilisieren. Trotzdem müssen wir uns ja irgendwie entscheiden, ob wir bei dieser Europawahl mitmachen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ja, das muss man wirklich entscheiden. Also ich habe historisch immer diese Tendenz, nicht zu wählen, weil ich denke, die wichtigen Sachen müssen auf der Straße stattfinden oder bei Streiks oder bei Demonstrationen oder im Stadtteil sich organisieren oder im Betrieb sich zu organisieren. Ich habe manchmal gewählt, aber sehr selten. Und jetzt habe ich mir natürlich auch wieder die Frage gestellt, wählen oder nicht wählen. Ich habe diesen Einspruch immer im Hinterkopf nur. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Aber ich glaube, ich gehe hin. Ich glaube, ich gehe morgen wählen. Und natürlich keine von diesen beiden großen Parteien und auch keine nationalistischen Parteien und auch keine liberalen Parteien und die Rechtsradikalen sowieso nicht. Was bleibt denn da noch übrig, also wenn man wählt? Also hier in Spanien sehe ich eigentlich nur zwei mögliche Parteien, die man wählen kann. Das ist auf einmal die EU, Izquierda Unida, also die Vereinigte Linke, sagen wir. Und dann eine andere Gruppe, die heißen Podemos oder Podem auf Katalanisch. Die kommen so aus dem Umfeld vom 15M, von dieser Occupy-Bewegung hier in Spanien. Und also ich glaube, ich werde eine von den beiden wählen. Ne? Und ich weiß noch nicht, wie. Wahrscheinlich vielleicht Izquierda Unida. Ja? Also schon hingehen sowieso, einfach nur um ein Zeichen zu setzen gegen diese anwachsende Rechtsradikalität und populistische Bewegung überall. Und jetzt übrigens zu diesem, also was hier in Spanien EU wäre, in Deutschland Die Linke, in Spanien dieser Tsipras von Syriza. In Spanien oder in Griechenland? Griechenland. Ja, du hast gesagt, in Spanien, Tsipras, in Griechenland. Genau. Also die treten zusammen auf. Dieser Tsipras ist der Spitzenkandidat. Und da gibt es jetzt einen Aufruf von vielen europäischen Linken, den zu wählen, also diese Liste zu wählen. Ich lese das mal schnell vor, das ist ganz kurz. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs steht Europa an einem Scheideweg. Der gegenwärtigen neoliberalen und autoritären Politik muss dringend Einhalt geboten werden, sonst steht Europa und der Welt eine Katastrophe bevor. Der weitere Zerfall der Demokratie, zunehmende Armut und Ungleichheit, Zerstörung der Umwelt, das unausweichliche Erstarken rechtsextremer und faschistischer Kräfte, die ihren Nährboden in der Verzweiflung über Arbeitslosigkeit und Armut finden. Die Europäische Union muss ihren ursprünglichen Ideen von Frieden, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit zurückfinden. Ganz allgemein braucht und verdient die Europäische Union einen New Deal, der von liberalen und Sozialdemokraten verratenen Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Solidarität eine neue Grundlage verschafft. Dass Alexis Tsipras, Vorsitzender der griechischen Partei der radikalen Linken Syriza, für den Vorsitz der Europäischen Kommission kandidiert, ist von großer symbolischer Bedeutung. Griechenland war das Versuchskaninchen in einem groß angelegten neoliberalen Experiment, das zu einer offensichtlichen humanitären Krise geführt hat. Die Nominierung von Tsipras als Kandidat der Europäischen Linken lässt hoffen, dass dem Neoliberalismus und dem Autoritarismus Einhalt geboten werden können. Ist zwar ein bisschen reformistisch formuliert, ja, einige Sachen, aber im Prinzip kann man das doch eigentlich unterschreiben, was die da sagen. Ne? Ja, das könnte man so den kleinsten gemeinsamen Nenner nennen. Ja, ich denke auch, man sollte wählen gehen. Übrigens, im Spiegel ist ein sehr pfiffiger Artikel, eine Kolumne von Frau Juli C. veröffentlicht. Wählen ist Selbstverteidigung, sagt sie. Auch da, glaube ich, gibt's einige Berührungspunkte, die wir mit ihr teilen. Nicht alles, sie sagt hier zum Beispiel, allen Unkenrufen zum Trotz, Europa ist eine Wertegemeinschaft. Europa ist eine Antwort auf die Frage, wie wir in den kommenden Jahrzehnten auf diesem Kontinent zusammenleben wollen. Was wir gerade gesagt haben, das Europa der Banken, Konzerne, der Gier und des Raubtierkapitalismus ist die eine Sache. Sie sagt, Europa ist eine Wertegemeinschaft. Lassen wir das mal so stehen. Diese Wahl könnte zu einem Wendepunkt werden und zwar in eine Richtung, die eine Mehrheit der Menschen in unserem Land definitiv nicht will. In vielen Mitgliedsländern sehen wir uns einem rasanten Anwachsen rechtspopulistischer, EU-feindlicher, zum Teil sogar rassistischer Kräfte gegenüber. UKIP will, UKIP will, dass Großbritannien die EU verlässt. Die haben übrigens gestern riesige Stimmenzuwächse bekommen in Großbritannien bei den Wahlen. Dann die fürchterliche AfD glaubt, man könne einfach so mal ein paar Euro-Staaten aus der Währungsunion rausschmeißen. Der Front National in Frankreich will Grenzkontrollen zurück, den Austritt aus der NATO und eine offene Ablehnung von anormaler moderner Kunst. Diese Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Alle diese Parteien haben eins gemeinsam, sie lehnen das vereinte Europa ab. Nach den Prognosen werden sie möglicherweise genug Abgeordnete ins Europäische Parlament entsenden, um den politischen Prozess erodieren zu lassen. Erstmals haben die Bürger bei dieser Wahl die Möglichkeit, über die Besetzung des höchsten Amts in der EU mitzubestimmen. Im traurigsten Falle könnten rechtslastige Mehrheitsverhältnisse dafür sorgen, dass weder Schulz noch Juncker Kommissionspräsident werden. Dann sagt sie nachher in einer Anwallung von Emotionalität, Kinder, ihr müsst begreifen, dass Nichtwählen keine elegante Form der Enthaltung darstellt. Jeder Nichtwähler gibt seine Stimme den Europafeinden, die massiv vom Rand in die Mitte drängen. Selbst wer von Europa nicht mehr will als eine niedrige Inflationsrate und Spanienurlaube ohne Passkontrollen, muss sich aufmachen, an die Urne zu seinen Wünschen zu stehen. Rafft euch auf, Leute, gebt zu, dass ihr Europa liebt. Hört auf, von Gurken und Glühbirnen zu schwafeln. Geht morgen, also am Sonntag, dahin. Wählt von mir aus CDU, wenn es unbedingt sein muss. Das hier ist kein Wahlaufruf, das ist ein Aufruf zur politischen Selbstverteidigung. Juli C. Gut, bei allem, was wir jetzt da meckern können, aber das ist doch niedlich gesagt, oder? Was denkst du? Ja, ja. Naiv auch, aber... Gottes Willen. Wählt, um Gottes... wählt doch CDU, wenn ihr wollt. Aber geht wählen. Unglaublich. Aber gut, die Panik, die jetzt auch viele aus dem bürgerlichen Lager haben und die Normalbürger, wenn man so schön sagen darf, die aber politisch irgendwie ja gelernt haben, in den Schemen zu denken, von Freiheitsrechten und all diese Sachen, die man uns wegnimmt, die haben natürlich Angst jetzt, dass die Rechten wirklich massiv auftreten könnten. Und dann hätten wir sowas wie Ungarn oder Madrid dann in Europa sitzen. Das heißt, diese unintelligenten, dreisten, ignoranten, dummen, mit Neonazi-Müll in den Köpfen schwadronierenden Leute, die würden dann auch in Europa das Kommando angeben. Und das wäre wirklich fatal. Also da kann ich der Juli C. durchaus zustimmen. Ja, also reinkommen werden sie auf jeden Fall, diese rechten, rechtsradikalen bis Nazi-Parteien, ja, die es jetzt gibt. Warum? Schon deshalb, weil jetzt nehmen wir diese... wie heißen die, Arschlöcher für Deutschland, Alternative für Deutschland, die brauchen jetzt zum Beispiel nicht mehr 5%, sondern kommen rein und, also reinkommen werden die alle oder die meisten davon. Das Problem, das die haben, ist, dass die natürlich dann einen Fraktionsstatus haben wollen in diesem Parlament und dafür braucht man mindestens 25 Sitze. Und wenn die sich also nicht einigen, dann können sie nicht eine Fraktion bilden und dann haben sie natürlich weniger Rechte, sagen wir, im Parlament, also Redezeit und was da alles gibt, Beteiligung, Kommissionen, das Recht, Änderungsvorschläge zu machen und solche Sachen. Und es sieht da jetzt aus deren Perspektive nicht so gut aus, ja, weil innerhalb von diesem rechten Gesocks da gibt es natürlich auch Unterschiede. Da ist zum Beispiel dieser Wilders in Holland, die haben ja gestern und in Großbritannien schon gewählt, oder vorgestern sogar schon, ne? Donnerstag, glaube ich. Und also die Ergebnisse von diesem Wilders in Holland waren nicht so gut, wie er gehofft hatte und auch viele vorausgesagt hatten. Ne? Im Gegensatz dazu diese UKIP, wie heißen die, die scheinen sehr viele Stimmen bekommen zu haben und vermutlich sogar die meisten Stimmen von allen, die kandidiert haben. Aber jetzt zum Beispiel dieser Wilders, ne? Anti-Immigration, also geht so weit, zum Beispiel Marokkaner einfach auszuweisen. Und dann gibt es andere Rechte, die sind ganz klar antisemitisch, ja, also Jobbik in Ungarn oder diese British National Party und wie sie alle heißen. Dieser Wilders jetzt aber nicht, ne? Der ist nur anti-arabisch, ist aber philosemitisch, ja, und solche Sachen spielen da eine Rolle. Und deshalb kann es also gut sein, dass die zwar reinkommen, aber nicht eine gemeinsame Fraktion bilden dann. Reinkommen werden einige und viele. Die Frage ist aber, wer regiert in Brüssel denn wirklich? Wir wissen, Brüssel ist ein Bienenstock der Lobbyisten. Da schwirrt und sirrt es nur so Tag und Nacht von Lobbyisten, die sich die Abgeordneten links und rechts in die Taschen stecken. Und ihnen auch links und rechts Beraterverträge und Geschenke und Urlaube und Yachtbesuche und Restaurantbesuche in die Taschen stecken. Das ist bekannt. Allein die Spesenabrechnung, für die Spesenabrechnung lohnt es sich, nach Brüssel zu kommen. Wir hatten ja hier vor einiger Zeit auch diese Spesenabrechnungsfreaks mal dargestellt, die mit dem Morgenzug nach Brüssel fahren, stempeln am Parlament, am Parlamentseingang und dann gleich wieder weggehen und haben wieder 980 Euro auf dem Konto, die sie dann als Spesen bzw. Diäten bekommen, wenn sie da einmal auftauchen. Solche fürchterlichen Sachen gibt es auch. Da schleichen sich natürlich alle möglichen Laumänner, Schmarotzer und Absahner ein in die Parlamente, deren einziges Ziel es ist, sich ohne Arbeit schnell und reibungslos zu bereichern. Das ist bekannt. Und ist auch bekannt, wo der Honigtopf ist, da schwirrt einiges an, um daran zu saugen. Wer regiert in Europa? Angeblich wird bei der Europawahl der neue EU-Kommissionspräsident bestimmt, das sagt die Junge Welt. Tatsächlich darf das Parlament die Personalie nur abnicken. Airbus-Chef Tom Enders ruft seine Arbeiter auf, am Sonntag ihre Stimme für ein politisch, wirtschaftlich und militärisch starkes, belastbares und demokratisches Europa abzugeben. Eine geringe Beteiligung wäre ein schlimmes Zeichen, wenn man bedenkt, wie wichtig das Europäische Parlament und seine Rechtsvorschriften sind, schrieb er am Dienstag nach Angaben der Agentur Reuters in einem Brief an die Mitarbeiter des Konzerns, die lieben Mitarbeiter. Hier drängt sich uns vom Niemandsland natürlich immer wieder das Bild des Gutsherrn auf, der seine Leibeigenen da in den weiten Feldern Ostpreußens zur Wahl mitnimmt, ihnen dann was spendiert, vielleicht eine kleine Brotzeit, und die wählen dann alle die Partei des Gutsherrn. Auch die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig von Die Linke appelliert, am Sonntag wählen zu gehen. Das ist jetzt die andere Seite. Wenn Alexis Tsipras, der Spitzenkandidat der Europäischen Linken, den Kommissionsvorsitz gewönne, dann wäre das eine wirklich bedeutsame Wahl gewesen, schreibt sie in einem Kommentar für die Internetseite kommunisten.de, deren Herausgeberkreis sie angehört. Gut, was wir hier von Niemandsland machen, wir wollen einfach nur Denkanstöße und Anregungen geben. Wir sagen natürlich auch ganz offen, was wir selber machen würden. Werner, du hast das ganz klar gesagt. Du gehst zur Wahl, ich gehe auch zur Wahl und wir wählen halt gegen die Macht der Banken und der Großkonzerne. Das ist selbstverständlich. Ob das viel nützt, wissen wir nicht, aber es kann etwas verhindern. Es kann zum Beispiel verhindern, dass die Rechten da das Kommando angeben. Vielleicht noch ein paar Umfrageergebnisse aus dem Spiegel von dieser Woche, veröffentlicht vom TNS-Forschungsinstitut. Da wurde gefragt zur Europawahl, sind Sie mit dem Auftreten der EU-Mitgliedsländer im Ukraine-Konflikt insgesamt eher zufrieden oder eher unzufrieden? Eher zufrieden ist eine Minderheit von 28%, eher unzufrieden sind 64%. Was auch immer das heißen mag, eher zufrieden kann natürlich auch sein, wir freuen uns, dass sie da nichts gemacht haben. Oder eher unzufrieden kann auch sein, die haben da zu viel Unruhe gestiftet. Wer weiß. Wird Europa durch den Widerstand gegen Putins Politik im Ukraine-Konflikt mehr Zusammenhalt finden oder wird Europa eher auseinanderdriften? Wird mehr Zusammenhalt finden, meinen 31%, immerhin eine Mehrheit, wird eher auseinanderdriften, 28%. Und keine Auswirkungen, 34%. In der amerikanischen und russischen Öffentlichkeit wird die europäische Kultur zuweilen als dekadent bezeichnet. Sie sei im Niedergang. Stimmen Sie dem zu? 74% meinen nein, stimme ich nicht zu. Nur eine Minderheit von 21% meint, stimme ich zu. Ist der Sieg des bärtigen Travesti-Stars Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest ein Zeichen für Toleranz in Europa? Ja, meinen 61%, nein, meinen 32%. It's the corporate takeover of democracy. I'm a sellout for the common property. Yeah. Patrice. Yeah. The people are crying out, it's freedom time. The people are dying out for freedom time. The people are crying out, it's freedom time. The people are dying out, it's freedom time. Vor Orient bis Occident, nimmt sich Land um Land, Kontinent um Kontinent. Während Al Jazeera, NTV und Foxes bringen, lass ich Jesus, God of Heaven aus meinen Boxen klingen. Vom Tahi zu Plaza del Sol, am Syntag, Maskern in die Massparolen. Es werden immer mehr, sie haben keine Wahl, schreien, was feiert, die politisch ist und nicht sozial. Und wo die Zukunft sie verschüttet und es Schulden werden, die sie nicht schultern werden und nur an die Jungen vererben. Irgendwann ist sich das Dunkel nicht mehr bunt als Wärm. Irgendwann ist nicht, wer unten ist, nicht länger unterwerfen. Und in Fernstraßen blüht der Jasmin. Ich mach das Fenster zu im kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt ja immer erst später. Vielleicht will sich in Süden mal die Wände gedreht haben. Angesicht Krise nach Italien. Unser Klima bandelt sich wie Frühling in Arabien. Erdbeben, Taifune, nukleare Supergaus, Anschläge, Burst Fest, jeden Tag in unseren Augen. Die Rede lenken, was für Menschen denken, was wir Beachtung schenken und auf was wir uns beschränken. Sie wollen nicht unterhalten, sie wollen das Rücken halten. Der Biede Pimpera herrschen ist die kurze Spalte. In Fernstraßen blüht der Jasmin. Ich mach das Fenster zu in kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt ja immer später. Vielleicht wie sich im Süden hat die Wind. Küchentisch im kalten Berlin. Mit einem Block und einem Stift kann dem Alltag entfliehen. Niemand klopft an die Tür, kommt noch niemand vollziehen. Wieder ziehen vorbei wie Gil Scott Heron's Melodien. The people are crying out, it's freedom time. 2013. The people are dying out for freedom time. Und die Welt immer so in Aufruhr. The people are crying out, it's freedom time. Junge auf der Straße für eine bessere Zukunft. The people are dying out. Berlin, alle Hände hier hochkommen. Herre live von seinem Album Kahedi Radio oder Radio Show von der Limited Edition von 2013. Frühling im Niemandsland. Eine kleine Kostprobe von einer Wahlkampfveranstaltung möchten wir dem Niemandsland-Publikum kurz darbieten. Eine der wenigen Politikerinnen, die wirklich mit Substanz spricht, wo man denkt, das sind Worte, die sind zumindest so gemeint, wie sie gesagt sind. Es sind kritische Worte, das ist Frau Sarah Wagenknecht von der Linken. Die hat in Düsseldorf vorgestern eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten zum Thema Europawahl natürlich und auch zum Thema europäische Rüstung. Zum Thema Rüstung werden wir gleich etwas sagen in den Nachrichten. Hören wir mal kurz die Sarah Wagenknecht. Die ist ja isoliert mit ihrer Außenpolitik. Die hat ja eine völlig verquere Position, ganz archaisch, ganz veraltet, immer nur auf Frieden setzen. Wo kommen wir denn da hin? Also da muss ich ja auch wieder sagen, nee, umgekehrt. Es ist meines Erachtens ein Armutszeugnis für Deutschland, dass es im Bundestag nur noch eine Partei gibt, die den alten Grundsatz von Willy Brandt hochhält. Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Dann müssen wir doch Kriegsheilige sein. Sitzen. Und wenn ich dann höre, wie also in einigen kranken Gehirnen irgendwelche Kriegsfantasien schon wieder entwickelt werden, wenn darüber fantasiert wird, wir könnten aktuell Osteuropa nicht verteidigen und müssten jetzt möglicherweise da Truppen hinschicken, damit da irgendwann wieder mal Krieg geführt werden kann. Das kann doch nicht wahr sein. Wir leben 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs und da haben Leute wieder solche Fantasien. Das darf nicht die deutsche Außenpolitik sein. Wir müssen auf Frieden und Diplomatie setzen. Das könnte Deutschland ganz konkret auch seinen Beitrag zum Weltfrieden leisten. Nicht dadurch, dass wir Bundeswehrsoldaten irgendwo hinschicken, wo sie nichts zu suchen haben und sie haben in Afghanistan nichts Positives bewirkt. Genau wie andere Militäreinsätze, die gemacht wurden, ob im Irak oder Libyen, wo wir jetzt nicht beteiligt waren, aber andere europäische Länder. Sie haben nichts für die Menschen gebracht in diesen Ländern. Nein, ein Beitrag zum Frieden würde zum Beispiel darin bestehen, dass das Geschäft mit dem Tod, was in Deutschland brummt, nämlich in Form der Rüstungsproduktion und der Rüstungsexporte, dass das endlich gestoppt wird, dass es endlich aufhört. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 24. Mai 2014. Willkommen zum Katastrophenblock und den kommentierten Meldungen hier im Niemandsland. Thema Rüstungsexporte. Gerade gehört, Frau Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke auf einer Wahlkampfveranstaltung in Düsseldorf. Kritische Worte für das deutsche Parlament bzw. die deutschen Parteien. Man spielt schon wieder mit dem Gedanken, ein Krieg könnte doch nützlich sein. Für wen? Für was? Es geht um Milliardenexporte in der Rüstung. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD hat in den ersten Monaten seiner Amtszeit umfassende Rüstungsexporte in umstrittene Empfängerländer vorbereitet. Zwischen Januar und April dieses Jahres erteilte der Vizekanzler Einzelausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von knapp 1,2 Milliarden Euro, wie aus einem Schreiben seines Ministeriums an den linken Abgeordneten Jan van Aken vom 15. Mai hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum reduzierten sich damit die Genehmigungen zwar um rund ein Viertel, allerdings stiegen die Bewilligungen für Exporte an jene kritischen Drittländer, die nicht der EU oder der NATO angehören, auf 649 Millionen Euro. Spitzenreiter unter den Empfängerländern der Exporte ist Singapur, auch Saudi-Arabien, sowie das nordafrikanische Algerien, jawohl. Die gehören zu den Top 10 der Ausfuhrgenehmigungen durch die deutsche Regierung. Bei dem Export nach Singapur handelt es sich um gebrauchte Leopard 2 Kampfpanzer aus Beständen der Bundeswehr. Wirtschaftsminister Gabriel hatte zuletzt mehrfach angekündigt, Exporte von Waffen und Kriegsgerät in Zukunft restriktiver handhaben zu wollen. Das Ministerium verweist darauf, dass ein beträchtlicher Teil der Entscheidungen bereits durch Vorgängerregierungen getroffen worden soll. Öffentlich spielt Gabriel immer den Kritiker von Rüstungsexporten, sagt van Aken. Ganz praktisch macht er genau das Gegenteil. Schauen wir mal, was im Moment gerade in den Nachrichten gesagt wird. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Demonstrationen bei umstrittenem Erdogan-Besuch in Köln erwartet. Dort will der türkische Ministerpräsident eine Rede vor 15.000 Anhängern halten. Die Polizei rechnet mit 30.000 Gegendemonstranten und ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um Zusammenstöße zu verhindern. Nahostreise des Papstes. Franziskus beginnt seinen dreitägigen Aufenthalt in Jordanien. Er will auch das palästinensische Bethlehem und Israel sowie Ostjerusalem besuchen. Im Mittelpunkt der Reise steht die ökumenische Annäherung katholischer und orthodoxer Christen. Ukraine-Krise. Russlands Präsident Putin wolle Truppen an der Grenze zur Ukraine binnen der kommenden 3 Wochen abziehen, so der russische Generalstabschef. Auch gestern hatte es im Osten der Ukraine wieder Gefechte zwischen prorussischen Milizen und der Armee gegeben. Mehrere Menschen wurden getötet. Dritter Tag der Europawahl. Seit dem Morgen haben die Wahllokale in Tschechien wieder geöffnet. Zudem stimmen die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei ab. Der Großteil der etwa 400 Millionen Stimmberechtigten in der EU ist erst morgen zur Wahl aufgerufen. Ärztepräsident Montgomery spricht sich für Überprüfung aller Vorsorgeuntersuchungen aus. Studien zu Screening-Programmen zeigten, dass sich die Zahl der Todesfälle dadurch kaum senken lasse, sagte Montgomery der Berliner Zeitung. Nutzen und Risiko müssten daher stärker hinterfragt werden als bislang. Das Wetter, heute teils Sonnenschein, teils dichte Bewölkung, dabei gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, die nordostwärts ziehen. Später von Südwesten zunehmend freundlich. Höchstwerte 16 bis 25 Grad. Wir hatten gehört, dass Erdogan in Köln sich bejubeln lassen will. Der Mann glaubt ernsthaft, dass da nur seine Jubeltürken antanzen werden und ihn hochleben lassen. Mittlerweile haben die Leute ihn aber unglaublich satt. Und da wird es wahrscheinlich, wenn man nicht aufpasst, wahrscheinlich Zoff geben. Es geht aber darum, was wirklich geschehen ist. Wie sieht die Lage in der Türkei aus? Nicht generell, das haben wir hier oft kommentiert, sondern nach dem größten Grubenunglück. Es sind jetzt neue Ergebnisse einer Untersuchung vorgelegt worden und darin war klar, dass Messergebnisse vertuscht wurden, die eine hohe Gaskonzentration schon Tage vorher in den Stollen, wo später die Explosion stattfand, gemessen hatten. Diese Gasdichte wurde den Arbeitern und auch den Behörden verschwiegen. Die Bergbauindustrie sei unerfahrenen Einzelpersonen oder Unternehmen übertragen worden. Das kritisiert auch die Architekten- und Ingenieurskammer der Türkei nach dem Grubenunglück. Um hohe Gewinne in möglichst kurzer Zeit zu erzielen, werde die Produktion bis an ihr Limit hochgefahren. Die internationale Arbeitsorganisation ILO merkt in einem Bericht an, dass die Türkei 2012 die meisten Arbeitsunfälle in Europa aufwies. Das sogenannte türkische Wirtschaftswunder auf Kosten der Gesundheit und des Lebens der Arbeiterklasse in der Türkei. Jeden Tag gäbe es zwischen 3 und 4 Todesfälle am Arbeitsplatz. Politisch motivierte Beförderungen von unfähigen und inkompetenten Personen in Schlüsselpositionen gingen einher mit der Lockerung staatlicher Kontrollen. All diese Faktoren machten Unfälle unvermeidlich. Asli Yildirim, die Witwe von İlkay, einem toten Bergarbeiter, und ihr Schwiegervater, sie wissen nichts von Faktoren und dem ILO-Bericht und irgendwelchen Statistiken. Alles, was sie wissen, ist, dass ihr Mann und Sohn vor ihnen liegen, in ein weißes Tuch gehüllt. Tot. Die Zerrissenheit der türkischen Gesellschaft spiegelt sich auch am heutigen Samstag in Deutschland wieder, dem 4. Wahlkreis Erdogans übrigens. Heute soll der Premier in Köln auftreten. Zu der angekündigten Demonstration der Erdogan-Gegner werden natürlich 10.000 erwartet. Doch ebenso viele Jubel-Erdogan-Türken wollen auch antanzen. Und wir hoffen, dass es da keine Straßenkämpfe gibt und dass das Ganze doch einigermaßen gut ausgeht, dass der Mann einfach nur ausgebuht wird und vielleicht auch lernt, sich zu schämen für seinen Zynismus und seine brutale Politik. Und der nächste Schritt auch, dass er verhaftet und angeklagt wird für alle Toten und alle Verbrechen, die er in seiner Amtszeit zu verantworten hatte. Der Spiegel kommt diese Woche mit einer Titelstory an die Kioske. Ich bleib dann mal da, heißt es da. Gehalt statt Rente. Warum Senioren weiterarbeiten und damit den Jüngeren helfen? Da sieht man das berühmte Foto von Arbeitern, die auf einem Eisenträger hoch über der Stadt New York sitzen und ihre Mittagspause abhalten, völlig schwindelfrei die Jungs, und dazwischen hat der Spiegel zwei deutsche Rentner reinkopiert. Der eine in einem Blaumann und der andere mit Krawatte und einem Laptop, die sitzen ebenfalls auf diesem T-Trägerbalken, der 150 Meter über New York schwebt, über Manhattan. Und in dem Artikel geht es darum, dass Rentner in Deutschland wieder gefragt sind. Während die Regierung eine Frührente einführt, so heißt es da, drängen Deutschland Senioren zurück ins Berufsleben. Jawohl, manche brauchen Geld, andere suchen Erfüllung. Würde der Trend politisch befördert, könnte er die jungen Beitragszahler entlasten. Hierzu ein paar Fakten. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der Berufstätigen im Rentenalter in Deutschland verdoppelt. Das Statistische Bundesamt zählt über 800.000 Senioren, die auch jenseits der 65 erwerbstätig sind. Die Bundesagentur für Arbeit macht gleich 1 Million graumelierte Beschäftigte aus. Noch sind sie in einer Minderheit, aber ihre Zahl wird weiter wachsen, wie Karl Brehnke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, prophezeit. In keiner anderen Altersgruppe ist die Beschäftigung in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als bei den sogenannten Silver Workers. Silver Workers ist ein neuer Amerikanizismus, der jetzt auch die Runde macht. Silver Workers, da muss ich Werner gleich fragen, ob er ein Silver Worker ist. Are you a Silver Worker, Werner? Bueno, vom Geld her wäre es schon notwendig, dass ich noch zusätzlich arbeite. Mhm. Aber wenn ich das mache, dann wird mir das, was ich da verdiene, sofort wieder von der Rente abgezogen. Und so weit geht natürlich die Freundschaft nicht. Ne? Also so blöd werde ich natürlich nicht sein. Weiß der Teufel, vielleicht muss ich ja doch irgendwann mal anfangen, schwarz zu arbeiten. Aber das ist ja unsittlich eigentlich. Ne? Es gibt ein Modell, wo du auch trotz Renteneinkünften steuerverträglich einige Halbtagsstunden dazuarbeiten kannst, ohne dass die Steuer dir da viel wegnimmt. In Deutschland aber hier nicht. Ah, klar, hier gibt's das noch nicht. Gut, ein paar Fakten weiter zu diesem Thema. Bleiben wir noch ein bisschen. Das sind viele, viele Seiten, typisch Spiegelreport. Sehr interessant, die bringen sehr viele Fakten. Da prallen natürlich auch einige Meinungen aufeinander. Die Deutschen entdecken den Lebensabend neu, heißt es da weiter. Jahrzehntelang galt es als Ausweis sozialen Fortschritts, Menschen jenseits der 60 von der Arbeitsfron an Hochöfen oder Fließbändern zu befreien. In der modernen Kommunikationsgesellschaft dagegen, in der häufiger mit dem Laptop als mit dem Schraubenschlüssel gearbeitet wird, erlebt eine wachsende Zahl von Senioren den Job als Glücksfaktor, wie Analysen des DIW zeigen. Die Ergebnisse erstaunen sogar die Experten. Unter allen Erwerbstätigen zeigen sich die Ältesten am zufriedensten. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten die 65- bis 74-Jährigen ihr Arbeitsleben im Schnitt mit 7,9. In keiner anderen Altersgruppe ist der Glücksfaktor höher. Und theoretisch könnten Sozialpolitiker darüber jubeln. Denn je mehr Senioren im Job stehen, umso mehr schrumpft das demografische Problem. Die arbeitenden Älteren könnten die Sozialkassen füllen, sie könnten ein Stück der Last von jüngeren Beitragszahlern nehmen und sie könnten die Facharbeiterlücke verkleinern, die in der alternden Bundesrepublik droht. Sie könnten, die Betonung liegt auf dem Konjunktiv, denn bislang setzt die Politik völlig falsche Rahmenbedingungen, so der Spiegel. Nun hat das Parlament die Frührente, die vorgezogene Rente mit 63 beschlossen. Und da gab es einen Aufschrei bei den neoliberalen, konservativen Unternehmerkreise. Die schreien und tun, als hätte man ihnen da, sagen wir mal, die kapitalistischen Hoden angequetscht. Aber was steckt dahinter? Man muss 45 Jahre eingezahlt haben, um dann mit 63 in die vorgezogene Rente gehen zu können. Machen wir mal die Rechnung. 63 minus 45, was bleibt da? Da muss man also mit 17 schon angefangen haben, einzuzahlen. Oder sagen wir mit 18. Das ist unglaublich. Davon gibt es vielleicht 7 Personen in ganz Deutschland, die dieses Kriterium erfüllen. als der sowjetische Partei und Regierung. Ja, ja, und bald war und da schreien die auf. Noch nicht mal diese sieben, ne? Weil so wie das aussieht, wird es ja immer schwerer. Also in Deutschland im Moment ist das einzige Land, wo es noch nicht so aussieht, aber all überall sonst wird es immer schwieriger, überhaupt eine Arbeit zu finden, und wenn sie noch so schlecht bezahlt ist. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. White House President Obama. Klingelstrahls. Ein Spiegelbericht über das Thema Zeitgeschichte enthüllt sehr interessante Dinge aus den 70er und 80er Jahren. Da geht es um die Komplizenschaft der deutschen Regierung, der damaligen Helmut-Schmidt-Regierung, mit der argentinischen faschistischen Militärjunta. Die argentinische Junta tötete zehntausende Menschen, darunter Dutzende Deutsche. Und da nahm die Regierung von Helmut Schmidt genug gegen das Morden. Die Regierung wird hier im Nachhinein sehr kritisiert. Was man sich damals natürlich nicht getraut hat, die Regierung so zu kritisieren, das darf man jetzt nach so vielen Jahren straflos. Damals wäre man ausgebuht worden und hätte gesagt, dann geh doch nach Moskau. Zwischen 1976 und 1983 entführten und ermordeten argentinische Militärs mindestens 30.000 Menschen. Die Dunkelziffer liegt viel höher. Viele Opfer wurden gefesselt und betäubt aus Flugzeugen in den Rio de la Plata oder ins offene Meer geworfen. Die Junta hoffte, dass die Ungewissheit über das Schicksal der Verschwundenen potenzielle Regimegegner einschüchtern werde. Also Staatsterror hoch 10. Und manche Kinderlose unter den Tätern adoptierten Babys und Kleinkinder der von ihnen ermordeten Oppositionellen. Die argentinische Militärjunta ist Vergangenheit, doch die Erinnerung ist präsent, auch in der Bundesrepublik. Viele lesen Romane über diese Zeit, etwa von der Bestsellerautorin Elsa Osorio, oder schauen Filme wie den Oscar-prämierten Thriller In ihren Augen. Die Medien berichten über Prozesse gegen die Täter. Laut den Akten des Auswärtigen Amts sind unter den Toten 74 Deutsche und Deutschstämmige zu finden. Die Bundesrepublik tritt deshalb im heute wichtigsten Verfahren gegen Angehörige der Junta als Nebenklägerin auf. Eine Aufarbeitung der eigenen Rolle ist allerdings bislang unterblieben. Es sei nicht die Aufgabe der aktuellen Bundesregierung, das Handeln ihrer Vorgänger zu bewerten. Das erklärte das Auswärtige Amt lakonisch zu der Angelegenheit. Immerhin hat das Amt einen Großteil seiner Akten freigegeben. Und wie gesagt, im Spiegel gibt es diese Woche Auszüge aus diesen Akten zu lesen. Der Spiegel sichtete sie und befragte zahlreiche Zeitzeugen. Noch ein paar Fakten. Damals in den ersten Jahren der argentinischen Militärdiktatur profitierte Deutschland. Die Ausfuhren verdoppelten sich. Und da die Junta ihre Streitkräfte modernisieren wollte, plante man in Bonn, die deutsche Rüstungsindustrie bald in größerem Umfang Kriegsschiffe und Rüstungsmaterial nach Argentinien liefern zu lassen. Mehr als in irgendein anderes Land der Dritten Welt, wie ein Ministerialdirektor notierte. Es war eine Zeit, und das muss man jetzt auch sagen, in der Hetze auf Linke zum guten Ton gehörte. Linke Menschenrechtler waren noch keine Helden, sondern standen alle unter Terrorismusverdacht. Und der Westen fürchtete ernsthaft, gegenüber der Sowjetunion ins Hintertreffen zu geraten, auch in Lateinamerika. Es gab den kalten ideologischen Krieg. Und die vielen Stellvertreterkriege überall auf der Welt, besonders in Asien und Afrika. Der deutsche Botschafter Jörg Kastel damals war von den Militärs über den geplanten Putsch vorab informiert worden. Die Bundesregierung entschied, ein neues Regime schnell anzuerkennen. Der Militärputsch sei der einzig gangbare Weg, schrieb Kastel nach Bonn. Die Bundesregierung erklärte, sie wolle auch unter den neuen Umständen die traditionell freundschaftlichen Beziehungen fortsetzen. Die Militärs bedankten sich. Das positive Verhalten Bonns sei politisch bedeutsam gewesen. Bonn als Komplize der faschistischen Militärdiktatur, dem Massenmord an argentinischen jungen Leuten, Intellektuellen. Natürlich, immerhin. Nach Zählungen des Amtes gelang es in 38 Fällen, die Argentinier dazu zu bewegen, Deutsche oder Deutschstämmige freizulassen. Auch das ist passiert. Viele von ihnen sind der deutschen Botschaft heute noch dankbar. Ist die stille Diplomatie damit als Erfolg zu werten? Oder hätten auch die verschwundenen und vermutlich ermordeten 74 Deutschen und Deutschstämmigen gerettet werden können, wenn Bonn entschlossener aufgetreten wäre? Und welchen Einfluss hätte die Bundesrepublik nehmen können, um den Massenmord an Argentiniern zu stoppen? Hätte sie es mit einem Rüstungsembargo versuchen sollen, wie es die USA verhängten? Scheinheilig natürlich. Einen Fall wollen wir noch kurz schildern. Es geht um die entführte Elisabeth Käsemann. Ende 1977 erfuhr die Bundesregierung von dieser Entführung. Elisabeth Käsemann hatte Sozialarbeit in den Armenvierteln von Buenos Aires geleistet und beim Fälschen von Pässen für Verfolgte geholfen, die das Land verlassen wollten. Heute würde die Studentin für ihr Engagement vermutlich geehrt werden. Zusammen mit Geschwister Scholl und Sophie Scholl und Nie Wieder und Gauck und alle Politiker würden sich praktisch ein paar Krokodilstränen abquetschen, wenn man 50 oder 80 Jahre später solche Menschen loben darf, die man, während sie aktiv sind, bekämpft und als Terroristen hinstellt. Damals teilte Kanzler Schmidt kühl mit, seine Regierung könne nicht klären, ob Käsemann eine Terroristin oder im Feuergefecht mit der Polizei gestorben sei, wie das Regime einfach so behauptete, oder ob sie von der Junta gemeuchelt wurde, wie die Angehörigen richtigerweise annahmen. So erfährt man also spät und schlecht noch einmal das ganze Elend der deutschen Politik seiner Zeit. Werfen wir einen Blick in die Presseorgane dieser Woche. Beginnen wir mal mit der Jungen Welt. Senat tarnt seine Ziele. Sonntag findet in Berlin ein Volksentscheid über die Zukunft des Parks auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt. Da ist einiges los in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das Gelände kennst, ob du da die letzten Jahre mal gewesen bist. In den letzten Jahren nicht und früher durfte man ja nicht drauf, weil da noch alles abgesperrt war von den Amerikanern. Aber dann gibt's noch eine Wahl, Europawahlen, Ukraine, Tempelhof. Wir kommen aus dem Wählen gar nicht mehr raus. Die Demokratie greift um sich, du. Es geht jedenfalls in Tempelhof bzw. in Berlin um die Initiative 100% Tempelhofer Feld wirbt für den Erhalt des gesamten Geländes als öffentlicher Park. Das Gelände ist immens, das ist riesig. Ich bin letztes Jahr da gewesen. Wir haben da ein Picknick gemacht und sind da lange spazieren gegangen. Da spielen die Leute Fußball, da gibt es Minigolfplätze, alternative Minigolfplätze mit pädagogisch-ökologischen Aha-Effekten. Da gibt es Gemüsegärten, da gibt es alle möglichen alternativen Geschichten. Ja, aber ist es denn rentabel, sowas? Ja, das ist nicht rentabel. Es wäre vernünftiger, da riesige Einkaufszentren hinzubauen und Vergnügungszentren und Diskotheken und so. Da würde doch was rumkommen. Es gibt einen Plan, die Fläche in verschiedene Zonen aufzuteilen. Es soll eine Wohnzone geben, wo dann gebaut wird, um das sogenannte Wohnungsproblem in Berlin mitzubeheben. Das ist ein Teil, das sind vielleicht nur 3 oder 4% der Fläche. Dann gibt es eine Fläche für die Uni und wissenschaftliche Institute und Gebäude. Und es soll auch eine Fläche geben für Kultur und so weiter und so weiter. Da gibt's also schon verschiedene Pläne. Berlins Wahlvolk stimmt also morgen auch über die zukünftige Nutzung des heutigen Parks auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof ab. Der Volksentscheid stellt 2 Gesetzesentwürfe zur Wahl. Einen zum Erhalt des Feldes in seiner jetzigen Form und einen zur sogenannten Randbebauung. Der rot-schwarze Senat erklärt den Wohnungsbau dort für unverzichtbar, verkauft aber gleichzeitig tausende landeseigene Wohnungen. Das muss man sich mal überlegen. Die verkaufen Wohnungen und sagen, wir brauchen Wohnungen. Verkaufen Wohnungen an ausländische Konzerne, die damit spekulieren können auf dem Markt, erzählen den Leuten aber, sie brauchen Wohnungen und da muss gebaut werden. Naja gut, sie lügen halt, wie immer. Die Bebauung sei zu teuer und unsozial. Es gäbe auch bessere Alternativen, das sagen die Feldschützer von der Initiative 100% Tempelhofer Feld. wenn es nach den Abgeordnetenfraktionen von SPD und CDU sowie ihren Unterstützern geht, sollen bis zu 40% des Areals bebaut oder umgestaltet werden. Auf den Randflächen des mehr als 300 Hektar großen Parks sollen 4.700 Wohnungen, Gewerbeflächen, wie du sagtest, Einkaufszentren, ein Neubau der Zentral- und Landesbibliothek sowie ein rund 90 Hektar großer Designerpark entstehen. Geschätzte Gesamtkosten weit über 1 Milliarde Euro. Diese geschätzten Gesamtkosten sind natürlich immer erst der Anfang. Mit der 1 Milliarde fangen wir erstmal an. Wenn dann erstmal 2, 3 Jahre vergangen sind, sind das schnell 2 oder 3. Im Gesetzentwurf des Abgeordnetenhauses wird jedoch keines der Bauvorhaben beim Namen genannt. Sie werden pauschal als behutsame Randentwicklung bezeichnet. Michael Schneidewind, Vorstand der Bürgerinitiative THF 100, hält den Text für sehr unkonkret und bezeichnet ihn als Camouflage. Da der Senat nur einen Teil des Parks erhalten möchte, diesen aber die Tempelhofer Freifläche nennt, komme das Gesetz daher, als ging es um die gesamte Freifläche, so Schneidewind am Freitag gegenüber Junge Welt. Dasselbe Tarnmuster sieht er bei dem aus Wirtschafts- und Immobilienlobbyisten sowie Wohnungsbaugesellschaften zusammengewürfelten Aktionsbündnis Tempelhofer Feld für alle, das zwar die Bauvorhaben unterstützt, aber den Schlachtruf der Feldschützer im Namen trage. Die Mitglieder der einzelnen Verbände wurden gar nicht befragt. Nur die Geschäftsführungen hätten sich zum Aktionsbündnis zusammengefunden, das erklärte Schneidewind. Gut, es geht also wie immer um die Frage, wie viel Spekulation und Neubau braucht eine Stadt, braucht Berlin. Berlin hat den Vorteil, Berlin hat viel Fläche im Gegensatz zu Barcelona. Barcelona hat wenig Fläche und kann nur in die Höhe wachsen. Berlin kann in alle Richtungen immer weiter wachsen. Und auch die großen Brachgelände in der Stadt, die können natürlich sehr attraktiv sein für alles Mögliche. Erstmal für die Spekulanten. Aber natürlich auch für die Leute selber als schöne Freizeitalternative und als schöner Park, um da die Lebensqualität ihrer Wohngebiete zu erhöhen. Schauen wir mal in den Spiegel von dieser Woche auf die Homepage. Da geht's direkt um Auftritt in Köln, in Deutschland. Kölns Oberbürgermeister nennt Erdogan-Besuch eine Provokation. Die Ankunft des türkischen Premiers Erdogan in Köln steht unmittelbar bevor. Da meldet sich der Bürgermeister der Stadt mit scharfer Kritik. Er bezeichnet die Visite als Provokation. In der Nacht kam es schon zu ersten Zwischenfällen in Köln. Erdogan sagt selber, dass seine Stadt Köln, dass da sein drittgrößter Wahlkreis sei. Die Anspannung wächst also. Der Auslandstrip sei schon eine gewisse Provokation nach dem schweren Grubenunglück und vor dem Hintergrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Türkei. Da werden jeden Tag im Zentrum von Istanbul Leute abgeknallt von der Polizei. Das sagte Herr Rotas am Samstagmorgen, am heutigen Morgen, dem Radiosender WDR5. Ähnlich hatte er sich bereits in der vergangenen Woche gegenüber der Presse geäußert. Ich fände es angebracht, wenn Erdogan an der Aufklärung des Grubenunglücks mitwirken würde, statt in Deutschland auf Wahlkampftour zu gehen. Angesichts der Spannungen in der Türkei fürchtet Rotas auch in Köln Zusammenstöße zwischen Erdogan-Gegnern und Anhängern. Bislang haben wir ein sehr friedliches Miteinander gehabt, auch wenn unterschiedliche Positionen da waren. Sie werden jetzt emotionalisiert, das sagte der Politiker dem WDR. Tatsächlich haben sich bereits in der Nacht zum Samstag, in der letzten Nacht, hunderte Anhänger und Gegner verbale Auseinandersetzungen geliefert. Wir mussten die aufgebrachten Gruppen vor einem Restaurant voneinander trennen, sagte ein Sprecher der Polizei und bestätigte einen Bericht des Kölner Stadtanzeigers. Es sei dabei aber zu keinen gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. Ein paar Worte zum Thema Ukraine. Wir wissen mittlerweile, dass die Ukraine in einem Bürgerkrieg verstrickt ist. Da wird geschossen, da werden Leute abgeknallt. Der Bundesnachrichtendienst BND hat die Bundesregierung Ende April darüber informiert, dass 400 Söldner der US-amerikanischen Privatarmee Akademie in der Ukraine im Einsatz sind. Das berichtete Bild am Sonntag übrigens, versteckt in einem Artikel, in dem es ansonsten darum geht, dass Putin der Lüge überführt sei, weil die russische Luftwaffe im April den ukrainischen Luftraum verletzt habe. Gut, wir wissen also, da sind die Leute. Übrigens, das ist eine Nachfolgeorganisation der berüchtigten Söldnerorganisation Blackwater. Dem Bericht zufolge hat der Vertreter des BND bei der nachrichtendienstlichen Lage am 29. April im Bundeskanzleramt gestützt auf US-Geheimdienstberichte informiert, dass die Söldner rund um die Stadt Slowansk als sogenannte Guerillakämpfer gegen die russischsprachige Widerstandsbewegung aktiv seien. Der Artikel in der Bild am Sonntag ist nicht der erste Bericht über eine direkte militärische Einmischung von EU und USA in der Ukraine. Aber, wenn die Informationen des Springer-Blattes richtig sind, die erste Bestätigung dafür aus dem Westen. Warum die Informationen gerade jetzt in BAMS durchgestochen wurden, ist unklar. Die gewollte Indiskretion könnte ein Hinweis auf wachsende Spannungen zwischen Berlin und Washington sein. Ein paar Worte zu dieser Söldnertruppe. Akademie ist das Nachfolgeunternehmen der aus dem Irakkrieg berüchtigten Söldnertruppe Blackwater. Selbst will man mit dem damaligen Unternehmen, das für Folterungen und Massaker an Zivilisten unter der US-Besatzung verantwortlich war, nichts mehr zu tun haben. Akademie hat keine Beziehungen mit der Entität namens Blackwater oder mit dem früheren Eigentümer Eric Prince, heißt es in einer im März von dem Unternehmen veröffentlichten Pressemitteilung. Tatsächlich aber ist Akademie direkt aus Blackwater, das zwischenzeitlich XE Services hieß, hervorgegangen. Die DPA berichtete am Sonntag, 2010 kaufte eine private Investorengruppe die Firma. Der Gründer Eric Prince verließ das Unternehmen. Geleitet wird die Firma nun vom Ex-Brigadegeneral der US Army, Craig Nixon. Im Aufsichtsrat sitzt auch der ehemalige Justizminister unter Präsident George W. Bush, John Ashcroft. Der Hauptsitz in McLean, Virginia und die Trainingsanlage in North Carolina wurden übernommen. Das Unternehmen erhält weiterhin lukrative Aufträge der US-Regierung, unter anderem als Betreiber von Militäranlagen in Afghanistan. Nomen ist Omen. Also, wenn man das früher Blackwater genannt hat, also schwarzes oder trübes Wasser, und jetzt Akademie, das ist ja ein ganzes Programm, diese Namensänderung, dann kann man in Zukunft erwarten, dass die akademischer und wissenschaftlicher und sauberer töten und foltern als die Alten da. Ne? Aber gut, das ist jedenfalls was, worauf Sarah Wagenknecht vorher angespielt hat, ne? Wenn sie diese bei einigen Leuten jetzt schon wieder wachsende Kriegsbegeisterung kritisiert. Es ist zwar keine Rosa Luxemburg, die vor 100 Jahren auch dagegen angewettert hat, aber vielleicht wird es noch aus ihr, hoffen wir das mal. Ne? Aber jedenfalls hat sie angespielt auf die Ukraine und da sieht es ja wirklich nicht gut aus. Ne? Die jetzt morgen sind Wahlen und vielleicht auch deshalb haben die Kämpfe einfach jetzt sich verschärft da zwischen den Aufständischen und den Truppen aus Kiew. Ne? Also jetzt gerade in den letzten Tagen haben beide Parteien Dutzende von Kämpfern verloren. Ne? Wie immer, je nachdem, wer darüber informiert, sagen, die Gegenpartei hat sehr viele Dutzende von Kämpfern verloren und von uns nur ganz wenige, aber das sagen eben beide. Ne? Also jedenfalls in einem Fall, da in Donbass sind diese Truppen aus Kiew in Hinterhalt geraten, ne? Wurden eingekesselt und Scharfschützen, die Hälfte der Soldaten aus Kiew wurde offenbar schwer verletzt und andere gefangen genommen. Und jetzt sagt der Kommandeur da aus Kiew, wenn meinen gefangenen Soldaten auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann werde ich einen Terror gegen die ganze Stadt durchführen. Ja? Und also mein Gefühl sagt mir, dass die Aufständischen da im Osten der Ukraine keine guten Karten haben, weil Moskau, Putin sich immer mehr zurückzieht, habe ich den Eindruck, immer vorsichtiger wird. Also er hat da schon vor längerer Zeit empfohlen, die Wahlen zu akzeptieren, die die da in Kiew morgen durchführen wollen. Und auch natürlich NATO nicht für die Ukraine, aber gut, das mit einer möglichen Mitgliedschaft in der Europäischen Union, das ist natürlich nicht das Gleiche. Und so fängt er jetzt schon an, sich auszudrücken. Also es könnte sein, dass der die Leute da in Donbass im Osten der Ukraine hängen lässt. Das kann sein. Die Russen wollen wahrscheinlich keinen Krieg mit der NATO vor ihrer Haustür. Und das wird wohl der Grund sein. Die Junge Welt schreibt zum Thema Söldner morden mit. Die US-Söldner sind offenbar nicht die einzigen westlichen Berufskiller, die in der Ukraine mitmischen. Schon im März stiegen US-Amerikaner in Militäruniformen in einem Kiewer Hotel ab, die nach Junge Welt-Informationen mit logistischen Vorbereitungen betraut waren. Etwa zur gleichen Zeit hatte auch der russische Außenminister Sergei Lavrov öffentlich Aufklärung über die Präsenz von 150 Söldnern des Academy-Ablegers Greystone verlangt, die auf der Seite der ukrainischen Armee an den Kämpfen beteiligt seien. Die Erstürmung des Flughafens von Kramatorsk Mitte April soll ebenfalls auf das Konto von US-Söldnern gehen. In einem seit Anfang Mai im Internet kursierenden Video, das in Kramatorsk entstanden sein soll, ist ein schwer bewaffneter Soldat zu sehen, der sich in fließendem Italienisch mit Reportern unterhält. Außer in einigen Internetblogs hat dieser Vorgang in italienischen Medien bislang keine Aufmerksamkeit erregt. Und schließlich warf die Ende April erfolgte Festsetzung von 12 Militärbeobachtern aus NATO-Staaten durch die Widerstandsbewegung in Slowansk ein Schlaglicht auf die Zusammenarbeit der Bundeswehr und des BND mit den Kiewer Machthabern. So sieht's mittlerweile aus, meine Damen und Herren. Diese Beat, die macht es wie ein Schwarzköter. Ich glaub noch immer an die Macht der Wörter. Manche können Frieden bringen, andere machen Mörder. Ihr habt's gehört, dass in dieser Welt, die nichts gerade ist, gibt es wirklich auf der Straße liegt, es scheint wie eine Strategie. Der Staat ist wie so ein Laden, liegt nur mit Alibi. Was sieht da denn schief, wir alles waren ohne Garantie. Ja, keine Anarchie und keiner bricht aus der Norm aus. Und nein, Mann, Reform gibt es nicht im Reform aus. All die Lehrversprechen hängen uns aus den Ohren raus. Es dürft euch empören, Leute, lasst euch uns Sorgen. Ja, das Motto, diese Motto los. Horoskop, Horrorshow, das macht unsere Hoffnung noch doppelt groß. Wir brauchen einen neuen Traum. Frühlingsbruch, räum auf. Und wie sieht's bei euch aus? Schwer zu verdauen und für den Einheitsbrei braucht man keine Zähne zum Kauen. Ja, genau, wir treffen uns in asozialen Netzwerken. Jeder darf verletzen, aber keiner will verletzt werden. Anonymität macht die jeden zu einem Experten. Schnelle Zeit, schneller Heim, schnell vorbei, wegwerfen. So lange für eine Zeitenwende, dass keine Zeit verschwendet. Kein Geplänkel, ist die Lunte treffen, beide mehr. Beide Decken, zwei Legenden, die ein bisschen weiter denken. Aber es liegt in deinen Händen. Einstürzen, neu. Wir befinden uns im Jahr 100 nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 100 Jahre nach Kriegsbeginn ist diese Katastrophe nah und zugleich fern. Nah, weil die Forschung den Blick seit Jahren verstärkt auf die Menschen richtet, die in diesem ersten totalen Krieg die Folgen schlechter Politik erleiden mussten. Fern, weil es aus der Distanz schwer verständlich ist, warum die miteinander ringenden Großmächte ganze Jahrgänge von Maschinengewehren niedermähen oder von Granaten zerfetzen ließen. Viele Museen versuchen, das Erleben und die Hintergründe des Ersten Weltkriegs mit Sonderausstellungen zu veranschaulichen. Wir von Niemandsland stellen ein paar von ihnen den Hörerinnen und Hörern vor. Doch zuvor ein paar ganz allgemeine Worte zum Thema Erster Weltkrieg. Man könnte als Metapher auf diesen Krieg auch Folgendes sagen: das große Sterben. Die Materialschlacht ist eine Erfindung des Ersten Weltkriegs. Tagelanges Artilleriefeuer aus großkalibrigen Geschützen sollte die Stellungen des Gegners und die darin stationierten Truppen vernichten, um den Angreifern einen Durchbruch zu ermöglichen. Diese geballte Zerstörungskapazität war neu und beruhte auf der enormen Produktionskraft der beteiligten Mächte. So deckten Briten und Franzosen die deutsche Seite in der Somme-Schlacht 1916 mit einem siebentägigen Trommelfeuer aus 1500 Geschützen ein, das dem Angriff der Infanterie vorausging. Was eine solche Materialschlacht für die Soldaten bedeutete, zeigen die Verluste. Briten, Franzosen und Deutsche verzeichneten in 150 Tagen an der Somme zusammen rund 1,1 Millionen Verletzte und Tote. Mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen beschäftigen sich alle damals in den Ersten Weltkrieg verwickelten Länder mit diesem Thema. Natürlich Frankreich, Großbritannien, aber auch die USA, Russland. Wir möchten ein paar Ausstellungen vorstellen, die in Deutschland stattfinden werden. Die größte und wichtigste wird in Berlin sein. Und zwar im Deutschen Historischen Museum unter den Linden 2 im Zentrum der Hauptstadt. Die Ausstellung trägt den Titel 1914 bis 1918, der Erste Weltkrieg. So klar und einfach. Eine Sonderausstellung, wie gesagt, im Deutschen Historischen Museum. Die Ausstellung geht vom 6. Juni, kommenden 6. Juni, bis zum 7. Dezember 2014. Aufgabe dieser Ausstellung ist es, eine umfassende Überblicksdarstellung zu zeigen. Das Magazin für Geschichte damals gibt in seiner März-Ausgabe schon einmal eine Vorschau auf das, was da im Deutschen Historischen Museum gezeigt wird. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, das Wort, das der US-Historiker und Diplomat George F. Kennan 1979 für den Ersten Weltkrieg prägte, ist längst eine geläufige Floskel. Der Krieg kostete 9 Millionen Soldaten und fast 6 Millionen Zivilisten das Leben. Er brachte mörderische Innovationen mit sich, den Einsatz von Giftgas, die Luftwaffe sowie Panzer. Er zeitigte zerstörerische Folgen in den Gesellschaften der beteiligten Länder. So soll ihn in der zweiten Jahreshälfte 2014 auch die Ausstellung 1914 bis 1918, der Erste Weltkrieg, im Deutschen Historischen Museum Berlin präsentieren, als den ersten modernen, industrialisierten und totalen Massenkrieg. Was die Besucher erwartet, ist nach den Worten der Veranstalter eine deutschlandweit einzigartige Überblicksdarstellung. Sie zeigt die neue Qualität der Gewalt an den Fronten, die Erfahrung der Kriegsgefangenschaft, das Leben unter fremder Besatzung, die Mobilisierung der Zivilbevölkerung, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit. Auf mehr als 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche führt der Rundgang über 15 Etappen, jede ein Schauplatz des Krieges. Orte wie Ypern und Verdun stehen für die Industrialisierung des Krieges, Gorlice-Tarnow für Kampf und Besatzung im Osten, das Dardanellenfort Gallipoli für die geografische Ausweitung des Krieges. Den globalen Aspekt des Konflikts veranschaulicht Deutsch-Ostafrika, wo deutsche Kolonialtruppen einen 4-jährigen Guerillakrieg gegen britische und belgische Verbände führten. Das Leben unter deutscher Besatzung wird am Beispiel Brüssels dokumentiert, der Alltag an der Heimatfront durch Exponate aus Berlin. Dazu gibt es auch einen Begleitband natürlich. Der soll die Geschichte des Ersten Weltkriegs anhand von 100 Objekten aus der Berliner Sammlung beschreiben. Dann gibt es Vorträge, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen ergänzen das Programm. Renommierte Häuser, unter anderem das Imperial War Museum in London, die Armeemuseen in Paris und Warschau sowie das Staatliche Historische Museum in Moskau, bestücken die Berliner Schau mit Leihgaben. Aus Frankreich kommt ein Fähnchen mit der Aufschrift »Nach Paris«, das deutsche Truppen 1914 mit sich führten. Aus London wird ein vor Gallipoli erbeuteter Krummdolch eines osmanischen Soldaten ausgeliehen. Auch ein britischer Stahlhelm wird zu sehen sein, dessen angestammter Platz das Bücherregal in Ernst Jüngers Wilfinger Arbeitszimmer ist. Der ursprüngliche Besitzer fiel 1917 an der Westfront einer Kugel zum Opfer. Der Offizier hatte einen Schuss ins Auge bekommen, der an der anderen Schläfe wieder herausgekommen war, notierte der Dichter. Deutsches Historisches Museum Berlin. Unter den Linden 2, wer noch mehr über dieses Thema wissen möchte, geht direkt auf die Internetseite www.dhm.de. Die Sonderausstellung Erster Weltkrieg beginnt am 6. Juni und geht bis zum 7. Dezember 2014. Ein paar Worte zum Deutschen Historischen Museum. Das Deutsche Historische Museum, gegründet 1987, ist seit 1994 im barocken ehemaligen Zeughaus unter den Linden in Berlin untergebracht. Die Dauerausstellung mit dem Anspruch, deutsche Geschichte im europäischen und internationalen Kontext zu dokumentieren, umfasst mehr als 7000 Exponate. 2003 wurde die vom chinesisch-amerikanischen Architekten Eo Ming Pai entworfene Ausstellungshalle eröffnet. Sie beherbergt auch die Sonderausstellungen. Eine weitere wichtige Ausstellung wird in Dresden stattfinden. Sie heißt 14 Menschen Krieg. Eine Annäherung an den Ersten Weltkrieg im Militärhistorischen Museum Dresden. Die geht vom 1. August 2014 bis März 2015. Und hier geht es darum, die Erinnerung wiederherzustellen. Der Erste Weltkrieg wird in Deutschland und Frankreich völlig unterschiedlich bewertet. Das will eine Ausstellung im Dresdner Militärhistorischen Museum ändern. Interessant hier auch das Ausstellungskonzept. Über die deutsch-französische Erzählung als Leitlinie hinaus enthält das Ausstellungskonzept einen weiteren Motivstrang, anknüpfend an eine achteilige Dokumentarfilmserie, die die Sender Arte, ARD und BBC zum Gedenkjahr 2014 produzieren. Darin wird die Geschichte des Krieges anhand von 14 Einzelbiografien erzählt. In der Dresdner Ausstellung werden sich dieselben 14 Biografien dokumentiert finden, was den Besuchern einen Blick auf das Erleben der Betroffenen eröffnen soll. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht auch die Frage nach dem sogenannten Erbfeind-Mythos zwischen Deutschland und Frankreich. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. Immer noch kein richtiger warmer Frühling in diesem Jahr hier in der Innenstadt von Barcelona. Samstag. Der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf die 12 Uhr zu. Wir haben nur noch ein paar wenige Minuten hier im Niemandsland, aber trotzdem ein schöner, freundlicher Tag. Zum Schluss vielleicht noch eine Kulturnotiz. Was gibt's da? Es gibt wieder Filme und Kinos, und zwar billig oder sogar gratis. Das fängt morgen Abend an in der enteigneten Bank, El Bank Expropiat. Das ist da oben, Travesera de Gracia mit Torrente Loya. Ein Film um 19 Uhr, De quien es la calle, also wem gehört die Straße. Und natürlich umsonst, und da geht es um den Stadtteil da Gamonal, wo vor ein paar Wochen dann endlich die Bürger gewonnen haben gegen dieses Renommierprojekt, was der PP-Bürgermeister durchführen wollte. Das ist morgen. Und dann am nächsten Donnerstag im Rahmen von Festival Docs Barcelona heißt es, Land in Sicht, ein Film aus Deutschland am nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr im CCCB Montalegre. Eintritt 4 Euro. Das geht ja gerade noch. Ja. Gewinner dieser Film vom Goethe-Filmpreis beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Da geht es um drei Asylbewerber in Brandenburg und von zwei deutschen Frauen gemacht. Diese drei Männer, um die es geht, sind aus dem Iran, aus Kamerun und Jemen. Das Resultat ist ein Film, der nicht nur sensibel, sondern auch überraschend humorvoll ist. Eine der Regisseurinnen wird da sein und den Film persönlich vorstellen. Und dann noch eine ganze Reihe, die gestern angefangen hat und noch geht, auch bis zum nächsten Donnerstag. Unser Kumpel Bammel hat uns diesen Hinweis geschickt. Im Cine Malda gibt es dann jeden Tag jetzt Kino von morgens bis abends. Und er meint, einige Sachen davon sind ein Hammer. Und zwar auch Musik. Dokus, zum Beispiel Quiet über die Pixies oder den Lou Reed-Film von Julian Schnabel, das ist gratis. Und es geht dann so, man zahlt zum Beispiel am Montag 5 Euro, am Dienstag und am Donnerstag 8 Euro, am Mittwoch nur 4 Euro, Freitag, Samstag und Feiertage allerdings 9 Euro. Und da kann man dann wirklich von morgens bis abends um 10 Uhr fängt es an, um 12 Uhr, um 13:30, um 3, den ganzen Tag kann man sich da 5, 6, 7 Filme reinziehen für 5 oder 4 oder 8 Euro. Und Dallas Buyers Club heißt einer, El Desconocido del Lago, Miel, Ida, Oh Boys. Ja, die können wir alle empfehlen, das sind tolle Filme. Ja, ja. Also am besten geht man einfach auf die Website vom Cinema Malda, www.cinemamalda.com. Da sieht man dann das ganze Programm aufgelistet. Gut, also toller Tipp für Kinofreunde. Hochwertiges, aktuelles und günstiges Kino ist zu sehen. Hier in der Stadt in Barcelona. Ja, wir müssen raus. Übrigens noch zu bemerken, diese Woche ist auch das berühmte Sonar-Festival für alle Freundinnen und Freunde der elektronischen und der Popmusik im weitesten Sinne. Gibt es da einiges zu hören. Da gibt es einiges um die Ohren. Das können wir hier gar nicht alles aufzählen. Aber wir erinnern nur ganz summarisch daran. Jo, dann tschüss, schönes Wochenende. Und zum Ende noch ein Wunsch, dass Real Madrid heute Abend nicht seine 10. Champions League gewinnt. Und noch ein Glückwunsch, und zwar nach Madrid. Ein Glückwunsch an Felipe, unser Kronprinzchen, und seine Ehefrau Leti, die jetzt 10 Jahre glücklich verheiratet sind. Zwei ganz reizende Töchterchen haben. Eine heißt Leonor und die andere Sophia, wie die Oma eben. Ja, tschüss Werner, alles Gute. Noch eine kurze Fußballbemerkung. Alles spricht von der Champions League. Aber das Endspiel, ein Endspiel gab es schon. Gestern, die Wölfinnen haben da den Europapokal gewonnen, VfL Wolfsburg. Wir freuen uns mit den Mädels aus Wolfsburg und rufen ihnen von hier zu. Klasse gemacht, Kinder.

sind so kleine Ohren, scharf und ihre laut. Darf man nie zu brüllen, werden davon taub. Sind so schöne Munde, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nicht mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, kann sie nicht verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Thank you, Rapture.